Also, Tim, ich sage Ihnen, ich mache nur noch meinen täglichen Spaziergang. Ab sofort. Ich habe die Reisen und aufregenden Abenteuer gründlich satt. Ich mache nicht mehr mit. Das sagen Sie so, Kapitän, aber... Nein, lieber Tim, ich meine es ernst. Ich sehne mich nach Ruhe und Frieden. Ach, hören Sie doch. Diese herrliche Stille. Von wegen Stille. Da hinten zieht ein kräftiges Gewitter auf. Ja. Höchste Zeit umzukehren. Kann man wohl sagen. In ein paar Minuten wird's hier sehr ungemütlich. Doch, verdammt, mein Hut! Lauf, Struppi, du kriegst ihn bestimmt. Da kommen Sie, Kapitän. Ja, Struppi hat's geschafft. Und der Geier, mein schöner Hut, total zerbeult. Dennoch, schönen Dank, Struppi. Jetzt geht's aber richtig los. Sehen Sie, Tim, der gute alte Nestor kommt uns mit dem Schirm entgegen. Kommen Sie, meine Herren, Sie werden ja ganz nass. Ja, danke, Nestor. Sehr aufmerksam. Das hätten wir geschafft. Ah, da kommen wir ja gerade richtig. Das Telefon, Nestor. Ja. Hallo? Wie? Aber nein, hier ist nicht die Metzgerei Schnitzel. Nein zum Kuckuck. Nein, meine Dame, auch wenn Sie noch 20 Mal anrufen. Wirklich unerhört. Schon möglich. Aber man sollte einer Dame gegenüber immer höflich bleiben. Außerdem, Nestor, telefonieren Sie nie bei Gewitter. Das ist sehr gefährlich. Jawohl, Herr Kapitän. So. Und jetzt, mein lieber Tim, könnte ich einen anständigen Whisky vertragen. Sie auch? Gerne, Kapitän. Wetter. Der Blitz muss hier ganz in der Nähe eingeschlagen haben. Und zwar kräftig. Die Fensterscheiben. Kapitän, hier. In diesem Fenster sind sämtliche Scheiben zu Bruch gegangen. Das halte ich im Mast nicht aus. Das Eigenartige ist nur, dass es nach dem Donner passierte. Hallo? Wie? Kotelett? Nein, meine Dame, hier ist nicht die Metzgerei Schnitzel. Alle Höllenhunde. Nein, sage ich. Übrigens ist es gefährlich, bei Gewitter zu telefonieren. Was? Ich soll mein Telefon erden lassen? Sie haben wohl nicht alle Kerzen im Christbaum. Wiederhören! Alle heulenden Höllenhunde. Meine schöne chinesische Vase. Ming-Dynastie. Wie zum Teufel konnte das passieren? Der Blitz kann es auf keinen Fall gewesen sein. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mein schöner Florentiner Spiegel. Jetzt geht mir ein Licht auf. Ihr ungezogener Struppi war das. Aber Kapitän, wie soll Struppi denn wohl die Scheiben und den Spiegel... 100.000 heulende Höllenhunde. Jetzt ist auch noch das Licht weg. Das fehlte noch. Hier ist eine Kerze, Herr Kapitän. Donner und Hagel, was ist denn das? Soll ich öffnen, Herr Kapitän? Master und Schotbruch, haben Sie schon mal jemanden durch eine geschlossene Tür kommen sehen? Machen Sie schon auf. Kaum hatte Nestor den Stirnriegel beiseite geschoben, wurde die Tür aufgerissen und eine Gestalt schoss herein. Durch den plötzlichen Windzug war die Kerze natürlich ausgegangen. Wir hörten es nur noch krachen. Genau in diesem Augenblick ging zum Glück das Licht wieder an. 100.000 heulende Höllenhunde, können Sie sich nicht in Acht nehmen? Was wollen Sie überhaupt? Ja, also, das ist eine lange Geschichte und die fing so an. Ich fahre gemütlich mit dem Auto, peng, geht die Windschutzscheibe kaputt und alle anderen Scheiben auch und das bei diesem Wetter. Ich sage mir, Fridolin, so heiße ich nämlich, Fridolin Kiesewetter von der Versicherung Waldblick. Angenehm. Fridolin, sage ich also, was jetzt? Und da sah ich Ihre Villa. Na, und da bin ich nun. Hier mein Mantel, Alterchen. Nestor, wenn ich bitten darf. Naja, so schön Sie können bleiben, solange es ja, regnet. Das hoffe ich doch. Hab nämlich meine Taucherbrille verlegt. Hübsche Hütte haben Sie hier. Bestimmt kein sozialer Wohnungsbau. Eher was für die Herren aus der Chefetage dieser Vereine. Freut mich. Ja, was, sagen Sie mal, was haben Sie denn mit dem Spiegel gemacht? Kleine Meinungsverschiedenheit mit Ihrer Frau, wie? Das, wo ist der Blitz? Der Blitz, sehr witzig. Wette, dass Sie nicht mal versichert sind. Stimmt's, alter Junge? Können von Glück sagen, dass Sie mich haben. Fridolin Kiesewetter wird Ihnen einen netten kleinen Vertrag austüfteln. Zu liebenswürdig. Ist das Whisky? Ja. Können mir ruhig einen einschenken. Mach mir zwar nichts raus, hab aber Durst. Wissen Sie, ich mach gar keine großen Umstände, bin ein alter Witzbold. Ja. Todsicheres Mittel gegen Langeweile, sozusagen mit Werksgarantie. Das habe ich von meinem Onkel Augustus, der war Friseur. Hätten Sie kennen müssen, toller Spaßvogel. Ja, bei seinen Witzen konnten Sie sich totlachen. Also zum Beispiel... zum Beispiel sitzen zwei in einem Zug. Zum Wohl. Zum was? Ach wohl, na denn... Haben Sie das gesehen? Das Glas in meiner Hand einfach zersprungen. Unerhört komisch. Ja, ja, sind Sie noch frei mit dieser Nummer? Ja, komisch finden Sie das. Mehr fällt Ihnen dazu wohl nicht ein. Sie hätten sich sehen sollen. Ihr Gesicht. Noch nie so was Komisches gesehen. Erinnert mich an eine Geschichte von Onkel Augustus. Also, ein Mann kommt in eine Kneipe und bestellt ein Bier. Und als er gerade trinken will... Haben Sie das gesehen? Genau wie bei Ihnen. Tja, rasend komisch, nicht? Das Gewitter ist ja wohl vorbei. Also, ich habe schon genug Zeit vertrödelt hier. Wiedersehen. Ja, übrigens noch ganz schnell. Was ist mit Ihrer Gewitterversicherung? Nein, Donnerwetter! Kiese. Was? Kiesewetter. Ich heiße Kiesewetter, nicht Donnerwetter. Nein, zum Donnerwetter, Herr Kiesewetter. Ich bin gut versichert. Gegen alles. Gegen Unfall, Feuer, Hagel, Regen, Überschwemmung, Sturmflut, Wirbelsturm, Cholera, Grippe, Schnupfen, Motten, Termiten, Heuschrecken. Gegen alles! Nur nicht gegen Versicherungsvertreter. Gegen die ist kein Kraut gewachsen. Kleiner Scherzbold. Da sind wir uns ja einig. Ich schicke Ihnen... Ach was, ich komme lieber selbst. Dann also bis bald. Auf Wiedersehen. Ja, ja, ja. Der Teufel hole ihn und seine Versicherung und Onkel Augustus. Ruhe, Kapitän. Wir sollten lieber den Spuk mit den Gläsern untersuchen. Ja, Sie haben ja recht, Tim, aber... Was war draußen? Los, kommen Sie! Da kommt jemand. Ach, Professor Bienlein, er kommt aus seinem Labor. Haben Sie die Schüsse gehört, Professor? Güsse? Nein, nein, nein, es hat aufgehört zu regnen. Ihr Hut, Professor, entschuldigen Sie, darf ich mal? Oh, ein Loch! Sehen Sie, Kapitän? Da sind die Kugeln durchgegangen. Das verstehe ich nicht. Früher waren die Mottenlöcher viel kleiner. Naja, ich gehe in mein Zimmer. Hab zu tun. Ja, gut, dass er fast taub ist. Das hätte den alten Mann ja zu Tode erschrecken können. Schnell, Kapitän, wir müssen in den Park. Ja gut, ich hole nur die Taschenlampe und komme danach. Na, das war was für mich. Endlich konnte ich mich nützlich machen. Ich raste voran. Hierher, Kapitän, schnell! Diesen Weg muss Bienlein gekommen sein. Struppi hat eine Spur. Schnell hinterher. Sehen Sie, da liegt jemand. Alle Höllenteufel. Ist er? Ich meine, ist er? Nein, er lebt noch. Das Herz schlägt. Wir müssen sofort die Polizei rufen. Bleiben Sie. Ich mach das schon. Ja. Och, was für ein Tag zum Teufel. Was für ein Tag. Herr Kapitän, was für eine Bescherung. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ihr venezianischer Kronleuchter in tausend Scherben. Ja, später, Nestor, später. Ich muss dringend telefonieren. Hallo, Polizeirevier? Hier Schloss... Wer? Metzgerei Schnitzel. Zum Kuckuck. Verzeihung, falsch verbunden. Och, ich habe... 431 muss doch stimmen. Ach, wo ist denn das Telefonbuch? Ah, hier. Hallo? Wie? Nein, gnädige Frau, nicht Metzgerei Schnitzel. Nein, Himmelarm und Wolkenbruch. Ach, du. So, jetzt aber. 431. Hallo? Hier Schloss Mühlenhof, Kapitän Haddock. Ist dort das Polizeischnitzel? Ich meine das Metzgereirevier. Ach, egal. Hier im Park sind Schüsse gefallen und wir haben einen Verletzten gefunden. Was? Sie kommen sofort. Gut. Herr Kapitän, nicht nur der Leuchter, auch noch die japanische... Na, später, Nestor, später. Kapitän! Warum kommen Sie denn zurück? Ich brauche Wasser, der Verletzte hat Durst. Nestor, Wasser. Sofort. Er spricht nur gebrochen Deutsch. Er scheint schwer verletzt zu sein. Dummerweise war ich mit Tim zum Schloss gelaufen. Denn als wir wieder in den Park kamen... Nanu, er ist weg. seltsam. Sind Sie wirklich sicher, dass es hier war? Bestimmt. Das Gras ist noch ganz zerdrückt. Kommen Sie, Stopi hat was gefunden. Da hockt ja noch einer im Gebüsch. Ja. Kommen Sie da raus oder ich schieße. Gnade, Gnade, Hilfe, Hilfe, nicht schießen. Ich bin unschuldig. Ich habe doch nichts getan. Donnerwetter. Nein, Kiesewetter. Maul halten zum Donnerwetter, Kiesewetter. Ich will wissen, was Sie hier noch immer zu suchen haben. Ich musste mich doch verstecken. Man hat auf mich geschossen. Ich ging zu meinem Auto und plötzlich... peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng. Nur dreimal peng. Was? Nur dreimal peng. Es waren nur drei Schüsse. Peng, peng, peng. Ach, seien Sie doch nicht so pengelig. Ach, pingelig. Auf jeden Fall knallte es. Und ich sagte, Fridolin, sagte ich... Da, ein Auto. Das wird die Polizei sein. Ach, das ging ja wirklich schnell. Haben Sie uns gerufen? Ja. Gut. Unfallwagen und Arzt kommen gleich. Wo ist das Opfer? Hier, Herr Wachtmeister. Ich bin es, Fridolin Kiesewetter. Sind Sie verletzt? Nein, wieso? Aber Sie sprachen doch von einem Verletzten. Ja schon, aber der ist weg. Weshalb behauptet der dann, das Opfer zu sein? Ja, also ich war das Opfer eines Attentats, Herr Wachtmeister. Man hat auf mich geschossen. Man hat nicht auf ihn geschossen. Doch, seien doch. Sie still, Kieseknubbel. Er hat nur die Kugeln pfeifen gehört. Eine hat sogar Bienleins Hut durchlöchert. Wer ist dieser Bienlein? Wer Bienlein ist? Mein Freund! Er kam mit einem Loch im Schloss in den Hut zurück. Natürlich umgekehrt. Und Tim sagt... Donnerwetter! Nein, Kiesewetter. Sie halten sich da raus. Wer ist Tim? Tim? Aber hier ist er doch. Nanu? Ich war doch eben noch hier. Tim und mir hatte diese alberne Unterhaltung zu lange gedauert. Falls der oder die Täter noch in der Nähe waren, hätten sie genug Zeit gehabt, sich aus dem Staub zu machen. Deshalb waren wir auf eigene Faust losgezogen. Such, Struppi, such! Durch dieses Loch in der Hecke muss er entwischt sein. Was ist, Struppi? Keine Spur mehr? Er muss in einem Auto fortgefahren sein. Nichts zu machen. Kehren wir um. Das war wirklich ärgerlich. Wäre ich bloß bei dem Verletzten geblieben. Na, ließ sich nicht mehr ändern. Als wir in den Park zurückkamen, standen der Kapitän, die Polizei und dieser Schwätzer Kiesewetter immer noch an der gleichen Stelle und redeten. Und das Glas ist also von alleine zerbrochen? Sag ich doch die ganze Zeit, dass es so ist. Ganz von selbst. Ah, da ist ja auch mein Freund Tim wieder. Wo kommen Sie denn jetzt her? Struppi hatte eine Spur, aber die verlor sich dann. Ich schlage vor, wir gehen ins Schloss zurück. Hier ist ohnehin nichts mehr zu machen. Jawohl. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr richtig. Dabei hätte ich gerne was erzählt, aber Sie verstanden mich ja nicht. Also, jedes Mal, kurz bevor Glas zersprang, taten mir die Ohren schrecklich weh. Es war ein ganz hoher, schriller Ton, den der Kapitän und Tim offenbar nicht wahrnahmen. Naja, Hunde haben eben ein viel feineres Gehör als Menschen. Der Tag hatte jedenfalls mal wieder gut angefangen. Und so sollte er auch weitergehen. Tim und der Kapitän saßen am Frühstückstisch und sprachen über die Geschichte. Ich weiß ja nicht, wie Sie die Sache sehen, aber... Donnerqueer, ich habe es satt. Seit gestern ist die Atmosphäre ja recht seltsam. Was war das? Auf der Straße muss ein Unglück passiert sein. Los! Kommen Sie! Ja! Was wir jetzt zu sehen bekamen, stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten. Vor dem Tor der Schlossauffahrt stand ein Milchwagen, aus dem von allen Seiten die Milch auf die Straße floss. Ich muss gestehen, ich konnte nicht widerstehen und hab erst mal ordentlich was weggeschlabbert. Und währenddessen erzählte der arme Fahrer, dass ihm ganz plötzlich alle Scheiben und Milchflaschen geplatzt seien. Mehr konnte er auch nicht sagen. Gesehen hatte er sonst gar nichts. Nun beruhigen Sie sich mal, guter Mann. seltsam, Tim. Was halten Sie davon? Genau wie bei diesem Kiesewetter und uns. Ja, merkwürdig. Vorsicht, Tim, sind die wahnsinnig. Wassermatrosen, Rennfahrer, Straßenschreckbanditen. Kiel holen sollte man euch. Na, das darf doch wohl nicht wahr sein, Tim. Sehen Sie mal, wer da kommt. Schulze und Schulze, unsere Superpolizisten. Ja, wir sind es. Guten Tag. Die örtliche Polizei hat uns informiert, wir kommen, um den Fall zu untersuchen. Ich würde sogar sagen, zu untersuchen. Da kommen Sie gerade richtig. Sehen Sie sich das an. Der gute Mann fährt hier ganz gemütlich vorbei und plötzlich, klirrpeng, passiert es. Alle Flaschen auf einmal. Gestern Abend hat das alles angefangen. Ja, da kommt ja unser Freund Bienlein. Wieso hat er denn einen Koffer in der Hand? Hallo, Bienlein. Wollen Sie verreisen? Nein, ich verreise. Ich fliege zu einem Kongress über Atomphysik nach Genf. Was, nach Genf? Mhm. Davon haben Sie mir ja gar nichts erzählt. Herr Mehlt? Nein, ich bin nicht verheiratet. Das wissen Sie doch. Aber ich muss mich beeilen, sonst verpasse ich meinen Zug. Adieu! Beneidenswert. Der Einzige, der noch nicht bemerkt hat, dass hier was faul ist. Aber irgendetwas beschäftigt ihn. Er ist anders als sonst. Tja, meine Herren. Begreifen Sie das? Tja. Wir werden mal nachdenken. Noch eins. Bitte kein Wort über diese Angelegenheit. Ich möchte keine Neugierigen hier haben. Selbst murmelnd, Herr Kapitän. Wir sind stumm wie das Grab. Ich würde sogar sagen, dumm wie das Gras. Was anderes habe ich von Ihnen noch nicht erwartet. Vielen Dank. Aber wie immer, wenn diese zwei Superpolizisten sich in was einmischen, wusste es am nächsten Tag die ganze Welt. Am frühen Morgen hatten die ersten schon ihre Zelte vor der Schlosseinfahrt aufgeschlagen. Dann kam ein Würstchenverkäufer, ein Eismann und natürlich das Fernsehen. Sehen Sie sich diese Typen an. Die warten nur darauf, dass auch die letzten Fensterscheiben zu Bruch gehen. Sicherlich. Aber ich glaube, sie sind umsonst gekommen. Wieso? Was meinen Sie damit? Ach, nur so eine Vermutung. Übrigens, Bienan hat das zwar nicht gern, aber dennoch möchte ich in sein Labor schauen. Sie haben doch den Schlüssel. Ja, schon. Aber wozu? Na, ich habe da so eine Idee. Es ist doch seltsam, dass nur dann Glas kaputt geht, wenn Bienan im Labor ist. Seit er fort ist, bleibt alles ruhig. Das gibt einem doch zu denken. So, so. Bienlein soll also schuld sein. Das wollen Sie doch damit sagen. Das ist doch wirklich lächerlich. Ich will damit gar nichts sagen. Aber ich möchte Klarheit haben. So, da wären wir. Schließen Sie mal auf. Beim Klabautermann. Ui. Das ist ja gewaltig, was der hier alles aufgebaut hat. Kann man wohl sagen. Sieht aus wie ein Riesentrichter. Also, was habe ich noch nie gesehen. Die vielen Drähte und Leitungen. Moment mal, Kapitän. Ja, riechen Sie nichts? Ja, es riecht nach Zigarettenrauch. Bravo, der Kandidat hat 99 Punkte. Aber Bienlein raucht nicht. Alle Höllenteufel, das stimmt. Dann wollen wir doch mal ins nächste Zimmer sehen. Halten Sie ihn, Kapitän! Halt! Nicht so eilig, Freundchen! Aua! Fast, Rubin! Aber es half alles nichts. Der Kerl, der da plötzlich aus dem Nebenzimmer gestürmt kam, versetzte mir einen Tritt, dass ich durch den Raum segelte. Ich hatte mich zwar in seinen Mantel verbissen, aber das Stück Mantel war auch das Einzige, was ich halten konnte. Der Kapitän und ich sahen noch Sterne, als Tim plötzlich rief: Sieh da, er hat was verloren. Sinnlos, ihn zu verfolgen. Aber immerhin. Schauen Sie, was er verloren hat, als Truppin ansprang. Eine Zigarettenschachtel und ein Autoschlüssel. Ganz schön. Und ich weiß noch mehr. Der Mann muss mal Preisboxer gewesen sein. Sie Armer. Mensch, Kapitän. Sehen Sie mal, was da steht. Lauter Kisten mit Glasscherben. Also war's doch, Bienlein. Hände hoch! Köstlicher Spaß! Guten Tag, Freunde! Ich werde alle heulenden Höllenhunde ich... Hände hoch! Das wirkt immer. Ich habe Ihren Versicherungsvertrag schon mit. Da schauen Sie was. Nein! Kapitän, na, sehen Sie mal. Hier ist etwas auf die Zigarettenschachtel gekritzelt. Was denn? Genève, Hotel Cornavin. Donnerkiel. Das ist doch das Hotel, von dem Nestor gesagt hat, dass Bienlein da wohnt. Ha, genau. Ja, wo hab ich denn nur das Zeug? Kapitän, vielleicht ist Bienlein in Gefahr. Ich reise sofort nach Genf. Sie glauben doch nicht im Ernst. Ich ließe Sie allein. Ich komme mit. Prima. Ach, ja, hier so. Da ist der Vertrag. Ziehen Sie Leine, Herr Nieselblätter. Nein, nein, nein, nein, nein. Kiesewetter. Ja, hören Sie, ich heiße Kiesewetter. Meinetwegen. Der Kapitän und Tim ließen den verdutzten Versicherungsheini einfach stehen, sausten zum Schloss, schnappten sich ihre kleinen Koffer, die für eilige Fälle immer fertig gepackt waren. Und dann rasten wir zum Flughafen und ab ging's nach Genf. Genau eine Stunde später standen wir am Empfang des Hotels Cornavin. Wohnt Professor Bienlein bei Ihnen? Ja, gewiss. Seine Schlüssel ist nicht da. Er muss also auf seine Zimmer sein. Ich atme auf. Bitte melden Sie ihn Kapitän Haddock und Tim. Gerne, meine Herren. Na, was ist? Welche Zimmernummer hat er? Zimmer 422, vierte Etage. 422, hier liegt er doch. Vor unserer Nase. Seine Schlüssel. 100.000 heulende Höllenhunde. Er muss hinausgegangen sein, als ich stand mit Rücken zum Tresen. Tut mir leid, meine Herren. Na, schon gut. Hat der Professor telefoniert? Und wenn ja, mit wem? Er hat sogar einige Male telefoniert. Zweimal mit Nyon 95103. Danke. Hallo, Auskunft? Ja, geben Sie mir bitte Namen und Anschrift der Nummer Nyon 95103. Ja, ich warte. Ja? Topolino Alfredo, 57, Route de Saint-Serge, Nyon. Vielen Dank. Kapitän, auf geht's nach Nyon. Auf Wiedersehen, meine Herren. Wiedersehen und danke. Hallo, Taxi. Können Sie uns nach Nyon fahren? Mais naturellement, monsieur. Rendez-vous. Haben Sie eigentlich bemerkt, Kapitän, dass der Mann in Bienleins Labor und der von vorhin die gleichen komischen Mäntel trugen? Schon möglich. Aber sehen Sie mal, da folgt uns ein schwarzer Citroën 15. Ja, aber er überholt, war wohl der Zufall. Hey, oh la la. Was macht der Idiot denn? Fest mal den Fuß! Das war's. Wir fanden uns alle im Wasser wieder. Zum Glück hatten einige Leute den Unfall gesehen und zogen uns an Land. Einer unserer Helfer nahm uns mit nach Nyon. Sehen Sie, Tim, da sind wir. Route de Saint-Serge. Vorsicht, Kapitän! Struppi! Derselbe Citroën 15, der uns abgedrängt hat. Stopper! Freibeuter! Süßwassermatrose! Autodidakt! Los, Kapitän, keine Zeit verlieren. Hier ist das Haus Nummer 57. Alles still. Psst. Was ist? Hören Sie was? Horchen Sie mal an der Tür. Hört sich an wie Schläge an ein Rohr. Ja, da klopft jemand an ein Heizungsrohr. Bleiben Sie hier, ich gehe mal ums Haus. Noch mal klingeln. Vielleicht hat man nichts gehört. Ha, jetzt kommt jemand. Man hat aufzuwachen geruht. Tim! Tim! Es kommt jemand! Tim, was machen Sie denn da? Psst, schnell rein! Ich bin durch die Hintertür gekommen. Ja, aber... Psst, Ruhe. Hören Sie? Moment, nichts. Bienleins Schirm. Er war also hier. Struppi, du bist ein Ass. Aber jetzt ganz still. Wenn wir nur nicht zu spät kommen. Kein Mensch. Aber da auf dem Tisch. Eine Flasche Wein und zwei Gläser, sicher für uns. Hier, sehen Sie mal dieses Buch. Oh, sehen Sie sich das an. Toll. Hier, dieses Foto in dem Buch. Der gleiche Apparat wie in Bienleins Labor in Mühlenhof. Jetzt wissen wir endlich, was für ein Apparat das ist. Ein Ultraschallgerät. Ach, wie es wirkt, haben wir ja erlebt. Was ist das für ein Buch? Ein amerikanisches Werk. Deutsche Forschung im Zweiten Weltkrieg. Ah, wir haben einen guten Fang gemacht. Moment, ich mach mal Licht. Ist ja dunkel wie in einem Walfischbauch. So, dann sieht man... Sie sind in die Höhle des Löwen geraten. Sie werden Ihren Leichtsinn bitter bereuen, lieber Lorden. Jetzt wird abgerechnet. ausgerechnet. Ihr Geschrei wird Ihnen nichts. Himmel, Arm und Wolkenbruch, bin ich erschrocken. Das Radio. Sie haben es mit der Lampe gekoppelt. Aber sehen Sie mal hier. Die gleiche Zigarette. Was für eine Zigarette? Dieselbe Marke. Es ist dieselbe Marke, die der Einbrecher in Bienleins Labor verloren hat. Donnerkiel, tatsächlich. Psst. Da ist es wieder. Sie hatten recht, Kapitän. Jemand schlägt an die Heizungsrohre. Gehen wir in den Keller. Leise. Keinen Lärm. Die beiden schlichen in den Keller. Aber diese Trottel, sie hatten doch tatsächlich meinen tollen Fund stehen lassen. Balduin Bienleins schönen Schirm. Ich nahm ihn also ins Maul und hinterher. Sehr gut war dieser Einfall allerdings nicht, denn der Schirm war breiter, als ich gedacht hatte. Ich blieb erst an der Tür mit ihm hängen und dann an einem Stapel Eimer, einem Staubsauger und was da sonst noch alles auf der Kellertreppe dämlicherweise in der Gegend stand. Spät. Armer Kerl, hast du dir wehgetan? Hast es gut gemeint. Aber, na egal. Jetzt ist es sowieso egal. Hier, Tim. Das kam aus dem Heizungskeller. Warten Sie. Warten Sie. Ich, ist das hier? Ich bin Sie los. Moment. Endlich! Wer sind Sie denn? Ich? Zum Teufel! Professor Topolino! Was? Ja, Professor Topolino! Man hat mich überfallen, gefesselt und hier eingesperrt. Wenn ich diese Bestie von Bienlein erwische. Bestie? Bienlein? Ja, Bienlein. Kennen Sie diesen Spitzbuben? Sie? Bienlein ist unser bester Freund und ich werde... Ach, Ihr Freund? Jawohl. Was saubere Freunde haben Sie. Da kann man ja nur gratulieren. Danke. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Ach ja, richtig. Wir sind Ihnen wohl eine Erklärung schuldig. Aber können wir das nicht oben besprechen? Tim, der Kapitän und Professor Topolino gingen nach oben und während Tim dem Professor die ganze Geschichte erzählte, schielte der Kapitän durstig auf die Flasche Wein, die noch immer auf dem Tisch stand. Also, ich fasse zusammen. Letzten Donnerstag fing das an mit den kaputten Scheiben. Sehr lustig, nicht? Sie haben ein Glas in der Hand, meistens auch noch ein volles, voller Whisky und dann plötzlich... Moment, Kapitän. Am gleichen Tag Schüsse im Park. Ein Verletzter des Spulus verschwindet. Dann Bienleins plötzliche Abreise nach Genf. Danach Ruhe. Völlige Ruhe. Dann läuft uns in Bienleins Labor ein maskierter Kerl in die Arme und verliert eine Zigarettenschachtel. Auf der Schachtel steht der Name eines Genfer Hotels. Aus Sorge um unseren Freund fahren wir hinterher. Haben nicht mal Zeit, einen zu trinken. Dann befördert uns ein schwarzer Citron 15 in den See. Wasser, sag ich Ihnen, ekelhaft! Wenn ich da so an die Schweizer Weine denke. Hier in Lyon wurden wir fast überfahren. Wieder von dem schwarzen Citron 15. Und dann Sie hier gefesselt im Keller. Sehr mysteriös. Also, nach dem Kohlenstaub bin ich irrsinnig durstig. Sie nicht? Erkennen Sie übrigens diese Zigarettenmarke? Vorsicht, Professor, Sie kippen den guten Wein ja um. Boris raucht die. Wer ist Boris? Mein Diener. Er raucht selten. Und wenn, dann nur diese Marke. Er bekommt sie direkt aus Bordurien. Aus Bordurien? Er ist also Bordure? Ja. Und wo ist er jetzt? Er bekam gestern ein Telegramm, seine Mutter sei krank. Da ist er sofort nach Hause gefahren. Oh, ein 47er. Ausgezeichnetes Weinjahr. Langsam begreif ich. Aber jetzt sind Sie dran, Herr Professor. Nun, vor einem Monat schrieb mir Bienlein zum ersten Mal... Sieht gut aus, Ihr Wein. Ja, nicht? Also, er schrieb, er sei kurz vor einer sensationellen Entdeckung mit Ultraschall. Er wolle meinen Rat. Vorige Woche wieder ein Brief. Er sei jetzt soweit. Die Folgen seiner Entdeckung seien so erstaunlich, dass er mich persönlich sprechen müsse. Heute wollte er kommen. Der Wein war also für ihn? Genau. Aber bitte bedienen Sie sich doch. Na, endlich. Bienlein kam früher als erwartet. Wir haben uns sehr angeregt unterhalten, dann bückte ich mich nach einem Stück Papier und als ich wieder hochkam, schwang er einen Gummiknüppel. Im Keller kam ich wieder zu mir. Prost! Ich hab's! Tim, passen Sie doch auf! Bei allen Klabautern, Männer, diesmal war's Ihr Ellbogen und nichts Geisterhaftes. Der schöne Wein. Entschuldigen Sie, Kapitän. Bitte. Mein Glas ist ja noch da. Professor Topolino, sehen Sie sich bitte dieses Foto an. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Nie gesehen. Wer ist das? Ich wusste es. Das ist Beanline. Der echte und einzige Professor Beanline. Also überfiel nicht er Sie, sondern einer, der sich für ihn ausgab. Als dann der echte Beanline kam, hat der Falsche ihn überfallen. Und dass der echte hier war, steht fest. Struppi hat seinen Schirm erkannt. Ja, so muss es gewesen sein. Auf Ihr Wohl! Ja. Zuerst wusste ich gar nicht, was los war. Als ich langsam wieder zu mir kam und mich umsah, war mir klar, was passiert war. Unsere Freunde hatten wieder zugeschlagen. Zum Glück war die Bombe im hinteren Teil des Hauses explodiert. Dennoch war alles verwüstet. Nur Trümmer um mich herum. Die Feuerwehr war schon in vollem Einsatz. Mühsam kroch ich raus. Tim, Professor Topolino und der Kapitän wurden gerade in einen Krankenwagen geschoben. Gott sei Dank, sie lebten also. Als alle weg waren, untersuchte ich nochmal die Trümmer, aber außer Professor Beanlines Schirm war nichts zu finden. Es hatte alles schlimmer ausgesehen, als es war. Alle drei konnten am nächsten Tag das Krankenhaus wieder verlassen. Tim, was hat der Polizist vorhin gesagt? Der Verletzte aus dem Park ist gefunden worden? Ja, ein Soldate. Er behauptet steif und fest nur zufällig da gewesen zu sein. Aha. Alles sehr merkwürdig. Ja. Es scheint so, dass Beanlines Ultraschallgerät Glas selbst auf weite Entfernung zerspringen lässt. Vielleicht sogar Häuser, Panzer, Schiffe. Eine entsetzliche Waffe. Ja. Beanline beschreibt sie in seinem Brief an Topolino. Ach, und diesen Brief erwischt sein Diener Boris aus Bordurien und alarmiert den Geheimdienst seines Landes. Richtig. Inzwischen haben die Soldavier Wind bekommen und schicken einen Agenten nach Mühlenhof. Sein bordurischer Gegenspieler entdeckt ihn und schießt. Beanline fährt nach Genf und wir folgen ihm. Man entdeckt uns und will uns beseitigen. Wir sind natürlich im Wege. Jetzt gibt es nur noch eins. Beanline finden, so schnell wie möglich. 100 heulende Höllenhunde, brennende Zigaretten aus dem Wagen zu werfen. Halunken, Bahnhofspenner, Gauner, Paviane. Nur weil sie ein Diplomatenauto fahren. Diplombanditen sind das. Kapitän, sehen Sie die Zigarette? Es ist wieder dieselbe Marke. Donnerkiel. Diese Zigarettenmarke. Und ein Diplomatenauto. Ich bin fast sicher, dass es zur bordurischen Botschaft gehört. Wir müssen feststellen, wo die Botschaft ist. Heute Nachmittag sehen wir uns die Gegend mal bei Tageslicht an. Und heute Nacht geht's auf Expedition. Ganz schön kalt heute Nacht. Kann man wohl. Sehen Sie da, Tim? Ein Hubschrauber. Er landet vor der Botschaft. Da kommen Leute aus dem Haus. Hol's der Geier. Der Mann in Ihrer Mitte ist Professor Beanline. Sie wollen ihn wegschaffen. Da aus dem Gebüsch da drüben kommen auch welche. Wir wollen Beanline offensichtlich befreien. Wir müssen eingreifen. Gut, nichts wie hin. Aber wie soll man Freund und Feind unterscheiden? Ach, wir verhauen alle. Hauptsache Beanline ist frei. Das gab eine Massenkeilerei. Beanline stand verdattert in der Mitte und wusste mal wieder überhaupt nicht, worum es ging. Kapitän Haddock traf auch seinen Freund aus Beanlines Büro wieder, aber diesmal blieb er Sieger. Es nützte leider alles nichts. Einer kleinen Gruppe gelang es, mit Beanline auf ein Boot zu fliehen und abzulegen. Tim kam auf den tollen Einfall, den unbewachten Hubschrauber zur Verfolgung zu benutzen. Als wir zu nahe an das Boot herankamen, eröffneten diese Gangster das Feuer auf uns. Sie schießen, diese Sonntagsjäger. Das Funkgerät. Da neben Ihnen, Kapitän. Okay. Hallo? Hallo? SOS! SOS! Hallo, Polizei! SOS! Hallo, hallo! Hier SB31, SB31. Ich bin Funkamateur. Bitte antworten Sie! Na, Gott sei Dank, keine Antwort. Hallo, 31. Hier spricht Kapitän Haddock. Wir... Was? Das ist doch nicht möglich. Der alte Haddock, das ist ja köstlich. Hier spricht Fridolin Käse, Wetterversicherung, Weitblick. Wenn das kein lustiger Zufall ist. Sie also auch Funkamateur? Onkel Augustus würde jetzt sagen, das hat den stärksten Eskimo vom Schlitten her. Hören Sie, Käsewetter, rufen Sie sofort die Polizei. Wir fliegen im Hubschrauber über den Genfer See. Wir verfolgen ein Motorboot, in dem Professor Beanline entführt wird. Alter Spaßvogel, sowas zieht bei mir nicht. Wie steht's mit Ihrer Versicherung? Sie gehen mir auf den Keks mit Ihren Versicherungen. Das ist kein Spaß. Rufen Sie sofort die französische und Schweizer Polizei. Wir brauchen dringend Hilfe. Soll ich vielleicht auch die englische Admiralität retten, damit Sie die Royal Navy zum Genfer schicken? Kapieren Sie doch, Käsewetter, Sie geistiges Pantoffeltierchen. Wir brauchen die Polizei. Die Gangster haben inzwischen angelegt und sind in ein Auto umgestiegen. Wir versuchen, dem Auto zu folgen. Das klingt ja toll. Richtig echt. Sie hätten nicht Kapitän, sondern Reporter werden sollen. Achtung, Tim. Hochspannungsmasten. Wir stürzen ab. Nochmal gut gegangen. Großartig, großartig. Sie sind toll in Form, Kapitän. Wirklich umwerfen. Sie Mückenhirn in Aspik. Ich schwöre Ihnen, es ist ernst. Wie soll ich Ihnen das... Geben Sie auf, Kapitän, zu spät. Sie müssen vorhin den Tank getroffen haben. Das Benzin ist alle. Ich muss runter. Da unten auf die Straße. Hallo, Kapitän. Tim konnte den Hubschrauber in letzter Minute auf der Straße aufsetzen, ehe der Motor ausging. Wir waren gerade aus dem Hubschrauber rausgeklettert, da schoss der Wagen der Entführer auf uns zu, an uns vorbei, um den die Straße versperrenden Hubschrauber herum und verschwand. Jetzt blieb uns wirklich nichts anderes, als per Anhalter hinterherzufahren. Aber wer nimmt schon zwei Erwachsene und einen Hund, der einen Regenschirm quer im Maul trägt, mit? Denn den Schirm von meinem Freund Beanline hatte ich seit der Explosion bei mir. Zu allem Unglück fing es auch noch an zu regnen. Bis allerdings Tim auf die Idee kam, Beanlines Schirm zu benutzen, war der Regen vorbei und der Kapitän benutzte ihn als Spazierstock. Wo der Professor jetzt wohl ist? Was der Geier. Das war eine schöne Pleite. Wo kann Beanline nur sein? Ist er vielleicht noch in dem Boot? Oder haben wir den Falschen verfolgt? Also ich rauche jetzt eine Pfeife. Da landet ein Flugzeug. Wenn es hier einen Flugplatz gibt, sind wir gerettet. Hin! Ja. Vielleicht können wir eine Maschine mieten. Aber da ist gar kein Flugplatz. Die sind auf der Wiese gelandet. Einfach auf einer Wiese. Kapitän, ich ahne was. Da, hinter den Bäumen. Ja, der Wagen. Das ist Beanline. Sie schaffen ihn ins Flugzeug. Los, Kapitän. Aber es half nichts. Die Maschine hob ab, ehe Tim sie erreichen konnte. Es war ein soldatisches Flugzeug. Wir fahren am besten nach Genf und fliegen von da aus nach Soldatien. In Ordnung. Fliegen, wenn ich das schon höre. Aber was blieb mir anderes übrig? Am nächsten Morgen waren wir in Genf auf dem Flughafen. Tim kaufte gerade die Tickets, als der Kapitän ganz aufgeregt mit den neuesten Zeitungen angerannt kam. Tim? Was ist los, Kapitän? Hier, lesen Sie mal. Bordurisch-Soldavischer Luftzwischenfall. Soldavisches Flugzeug wurde zur Landung auf bordurischem Gebiet gezwungen. Na? Sapristi! Das wirft unsere Pläne völlig über den Haufen. Ich wette, das war Beanlines Flugzeug. Er ist also jetzt in Bordurien. Tim, besorgen Sie drei Tickets nach Sohot. Ich telefoniere mit Nestor in Mühlenhof. Gut. Hallo, Nestor? Wer ist da? Metzgerei Schnitzel. Ich werde bald zum Vegetarier. Hallo, Nestor. Wer spricht da? Kiesewetter. Was machen Sie in meinem Haus? Nix Versicherung. Geben Sie mir sofort Nestor oder es kracht. Hallo. Hallo, Nestor. Was gibt's Neues? Was? Bienleins Labor völlig ausgeraubt? Hat die Polizei schon Spuren? Kiesewetter, geben Sie mir sofort den Nestor! Kiesewetter! Seien Sie froh, dass Sie nie eine Gehirnerschütterung kriegen können. Wieso? Weil Sie kein Gehirn haben! Sie Knallkopf! Wutschnaubend kam Kapitän Haddock zurück und erzählte uns von dem Einbruch in Bienleins Labor. Wir standen noch immer am Flugschalter und hofften auf Tickets, denn der Flug nach Sohot in Bordurien war ausgebucht. Wir hatten Glück. In letzter Minute kamen 2 Tickets zurück. Pünktlich um 16.30 Uhr landeten wir in Sohot. Wir wollten gerade den Flughafen verlassen, als uns ein Polizist bat, mitzukommen. Oberst Spons, der Polizeichef, wolle uns begrüßen. Na, das konnte doch wohl nichts Gutes bedeuten. Verehrter Kapitän, große Ehre für Bordurien, Helden von erster Mondreise begrüßen zu können, zu dürfen, amai. Ja, Sie mich auch. Kapitän. Verehrter Team, große Ehre, auch schütteln Hand, die erste Fuß auf Mond setzte, amai. Ja, ehrt mich. Alte bordurische Tradition verlangt Bequemlichkeit und Sicherlichkeit für Gast. Hier 2 Dolmetscher werden führen und begleiten überall, wo sie wollen hin. Sie ganz frei. Wer's glaubt? Herr Kronig und Herr Ungeschickt stehen zur Verfügung. Führen zum Hotel Snorr, wo sie ein Zimmer reservationiert. Wünsche viel Vergnügen in schönem Sohot am Mai. Und von da an standen wir unter Aufsicht. Die beiden ließen uns keine Sekunde aus den Augen. Ein Wunder, dass sie nicht auch mir einen Dolmetscher verpasst hatten. Dennoch gelang uns die Flucht aus dem Hotel. Auf der Straße wimmelte es nur so von Polizei. Um nicht sofort wieder unter Aufsicht zu stehen, flüchteten wir in die Oper. Unsere einzige Chance, unter so vielen Leuten unentdeckt zu bleiben. Leider war aber auch Oberst Spons unter den Zuschauern, denn an diesem Abend sang die Castafiore, eine berühmte Sängerin. Nach der Vorstellung standen der Oberst und seine Leute im Foyer des Theaters, so dass uns der Ausgang versperrt war. Es blieb also nur die Flucht über die Bühne. Ausgerechnet heute muss dieser Oberst in die Oper gehen. Hallo! Ist das nicht mein Freund Tim? Donnerkiel, die Castafiore, die hat uns gerade noch gefehlt. Besser ihr in die Hände zu fallen als dem Oberst. Guten Tag, lieber Freund. Sie sind sicher extra hergeflogen, um mich zu hören. Und wollen mich jetzt beglückwünschen, Sie kleiner Schmeichler. Nun, wie war ich? Zu laut. Wundervoll, wie immer. Ist das nicht Ihr Freund, Herr Fischer? Herr... Kapitän! Nicht Fischer, Kapitän zu CAD, Haddock! Verdammt, Haddock! Ach, bis Sie sich überlegt haben, wie Sie heißen, kommen Sie in meine Garderobe. Meine Bewunderer sollen doch nicht im Flur stehen. Bewunderer. Nicht wahr? Ein großartiger Erfolg, Herr Paddock. Haddock, Madam! Oh nein, man lässt mich nicht ungestört plaudern. Herr Rowan! Signora, der Polizeichef Oberst Spons möchte Ihnen seine Aufwartung machen. Oh, bitte, führen Sie ihn herein. Moment, Madame, der Oberst darf uns nicht finden. Warum, das erkläre ich Ihnen später. Dio mio, was sollen wir tun? Ich weiß, verstecken Sie sich hinter dem Kostüm. So, Vorhang vor, das hätten wir. Eloise, ich lasse bitten. Madame, große Ehre für kleinen Oberst, zu küssen Hand von italienischer Gallennacht. Oh, oh, Nachtigall, meinen Sie sicher. Aber nehmen Sie doch Platz, Sie Schmeichler. Sehr liebenswürdig, danke. Oh, ich platze auf Mütze von Marineoffizier. Woher ich kenne dieses Dingsbums? Höllenhunde, meine Mütze. Ah, Das ist die Mütze des Tenors aus Madame Butterfly. Er muss sie gestern vergessen haben. Aber legen Sie doch ab. Luise, nehmen Sie dem Oberst den Mantel ab. Genau vor unserer Nase. Champagner, Luise. Eine alte Sitte. Nach der Vorstellung Champagner. Sie werden mir doch ein Glas nicht abschlagen? Ich nie schlage Gläser. Also, öffnen Sie die Flasche. Ich Flasche öffne gern. Herein! Verzeihung, Herr Oberst. Da draußen sind zwei von Ihren Leuten, die die Garderobe nach ausländischen Spionen absuchen wollen. Herr Oberst, melde Gehorsam, wir suchen nach zwei Spionen. Wo sind verloren gegangen? Was? In der Garderobe von Madame Castafiori. Jawohl, Herr Oberst. Verschwindung! Aber los, Trottel! Trotteliege! Jawohl, Herr Oberst. Verzeihung, Madame. Schon gut, lieber Oberst. Danke, Luise. Sie können gehen. Ja, Madame. Erzählen Sie, Oberst, was sind das für Spione? Ich schwärme für Spionagegeschichten. Die wollen hohen Wissenschaftler, den unser Geheimdienst hat mühsam, sagen wir, eingeladen in unser Land. Er hat gemacht Bombenerfindung, womit wir kriegen Herrschaftlichkeit über alle Welt. Großartig. Erzählen Sie weiter. Ja, da sind wir auch sehr neugierig. Hängt alles an diesem Professor. Kopf dummes, will nicht hergeben Formel. Hat Angst, dass wir machen Krieg. Na sowas. Wie kommt er nur darauf? Er kennt die Wirklichkeit nicht. Eben, aber die er lernt gerade kennen. Sitzt in Festung Bakin. Nur er kann sitzen, bis wir haben Formel. Hol's der Geist. Morgen, er kann wählen. Er sagt Formel, er kann gehen. Scheint für Entlassung, ich hab in Tasche. Aha, aber wenn er Ihnen die Formen gibt und erzählt dann zu Hause, dass er gezwungen wurde... Halten mich für ein Kopfdummes. Bevor er kann gehen, er muss schreiben unter Papier von zwei Zeugen vom Internationalen Kreuz Rotem. Das ist freiwillig, ist in Bordurien. Aha. Passierschein für die beiden Zeugen, ich hab auch in Tasche. Aha, wie geschickt, Herr Oberst. Ist meine Berufung, Madame. So will Sie singen aus Schnabel. Oh. Komme mit, Gnädigste. Hab ein Gäste heute. Vielleicht Sie noch mal singen. Gerne, aber nicht aus Schnabel. Luise, die Mäntel. Was sagt man dazu? Dieser Oberst war wirklich dämlicher, als die Polizei erlaubt. Plauderte einfach Geheimsachen aus. War verdammt geschickt, wie die Castafiore ihn ausgehorcht hatte. Wenn sie bloß nicht so laut gesungen hätte, wäre sie mir direkt sympathisch gewesen. Wir wussten jetzt wenigstens, wo Bienlein war. Und nicht nur das. Da Luise den Mantel des Oberst direkt vor unsere Nase gehängt hatte, brauchte Tim den Entlassungsschein und die Passierscheine für die zwei Delegierten des Internationalen Roten Kreuzes nur noch aus der Manteltasche zu nehmen. Der schwatzhafte Oberst hatte alles schon unvorsichtigerweise unterschrieben. Tim meinte, der Rest sei ein Kinderspiel. Am nächsten Morgen saßen die beiden mit falschen Bärten und Haaren, die wir in der Oper gefunden hatten, vor dem Offizier der Festung Bakin, um den Professor abzuholen. Ich musste leider vor der Festung warten, denn ein Hund mit falschem Bart wäre wohl selbst diesen Intelligenzlern aufgefallen. So. Oberst Spons schickt Sie wegen Professor Bienlein. Papiere und Entlassungsschein sind in Ordnung, aber sicher ist sicher. Ich bin für die Vorschriften. Sie gestatten doch? Ja, wenn es sein muss. Warum zum Teufel? Hallo, ZEP, hier Festung Bakin, Major Kaduk. Geben Sie bitte Oberst Spons, ja? Los, raus hier. Ja, ich warte, danke. Aber bitte, meine Herren, behalten Sie doch Platz. Dauert doch nur einen Moment. Ja? Noch nicht im Büro, so, ja. Aber vielleicht können Sie mir ja Auskunft geben. Hier sind zwei Delegierte des Internationalen Roten Kreuzes. Doch. Ja, ich habe die Papiere selbst ausgefüllt und an den Oberst geschickt. Und jetzt liegen sie hier wieder vor mir, von ihm unterschrieben. Ja. Dachte ich mir. Amai, Herr Major. So, meine Herren. Alles in Ordnung. Ich lasse Professor Bienlein rufen. meine Herren, was soll denn das? Wohin bringen Sie mich denn nun schon wieder? Aber Professorchen, erkennen Sie mich denn nicht? Ach so, der falsche Bart. So. Kapitän Adler, wo kommen Sie denn her? Na, ich werde Ihnen alles erzählen. Der Oberst selbst hat uns Ihr Gefängnis verraten. Noch 2 Stunden bis zur Grenze. Wenn der Bluff rauskommt, dann gute Nacht. Was habe ich gesagt? 2 Motorräder, sie verfolgen uns. Wo ist mein Schirm? Später, Professor. Los, Kapitän, machen Sie hinten das Verdeck los. Ich hake es vorne aus. Achtung, fertig. Los! Ja. Volltreffer! So ein Kabriolett hat auch sein Ziel. Die 2 sind völlig ins Verdeck eingewickelt. Die sind wir los. Mein Schirm! Kapitän! Wo ist mein Schirm? Ruhig, Professor. Wir haben zwar kein Dach, aber es regnet doch gar nicht. Alles festhalten! Da vorne steht ein Panzer auf der Straße. Vorsicht, Tim! Wir schleudern! Tim hatte den Wagen bei dem Ausweichmanöver nicht halten können. Wir wurden rausgeschleudert, der Wagen sauste noch weiter in den Wald und landete krachend an einem Baum. Wir wollten gerade im Wald verschwinden, als wir die Panzerbesatzung aussteigen sahen. Sie wollten sich wohl überzeugen, ob es uns endgültig erwischt hatte. Auf, Kapitän! Ich wollte schon immer mal Panzer fahren. Der Professor ist bewusstlos. Können Sie ihn tragen? Ja, auf geht's. Machen wir uns auf die Socken. Sie meinen wohl auf die Ketten. Ja, wir Schwein gehabt, dass wir nur rausgeschleudert sind. Nur den armen Bienlein hat's erwischt. Bitte, Tim, fahren Sie vorsichtig. Ja, ich tue, was ich kann. Aber seit unserer Mondreise habe ich keinen Panzer mehr gefahren. Verdammt! Strafensperren! Festhalten, ja. Wir müssen durch! Teufel, das wäre geschafft. Mensch, Tim, der Professor kommt zu sich. Bienlein, alter Junge, wie geht's denn? Mein Schirm. Wo ist mein Schirm? Alle Höllenhunde, der hat vielleicht Humor, jetzt nach seinem Schirm zu fragen. Nein, nein, nein, nicht doch. Ich meine meinen Schirm. Sie haben ihn doch nicht verloren. Alle guten Geister. Doch, in Genf, wenn Sie es genau wissen wollen. Ja, wunderbar. Ich dachte schon, Sie hätten ihn verloren. In dem Schirm sind nämlich die Pläne. Die Pläne? Nein, nein, nein, nein, nein. Nicht die Zähne. Die habe ich doch im Mund. Trotz Ihrer Fahrweise, Tim. Nein, im Griff vom Schirm sind die Pläne vom Ultraschallgerät. Sie sind auf Mikrofilm. Wissen Sie, was das bedeutet hätte, wenn wir die verloren hätten? Professor, bei allen Klabautern. Nicht jetzt, Kapitän. Wir müssen hier erstmal raus. Ja, schon gut, Tim. Was sind das eigentlich für rote Dinger? Davon steht hier eine ganze Kiste. Das gefährlich ist. Die heißen Knallblitz. Übungsgranaten. Machen einen Höllenlärm, wenn man die anzündet. Und qualmen entsetzlich. So, da ist die Grenze. Himmel, jetzt ist es aus. Panzersperren, wir sind geliefert. Der einzige Schwachpunkt ist das Zollhaus. Tut mir leid, meine Herren. Ich muss durch Ihre gute Stube fahren. Zum letzten Mal alles festhalten. Gerettet! Professor, ja? Wir sind gerettet. Was? Gewettet? Nein, nein, ich wette nie. 100.000 heulende Höllenhunde, der schafft mich nochmal. Jetzt will ich endlich dein Pfeifchen rauchen. Die erste nach unserer Abreise. Ah, wie geht's? Ah! Was ist denn das? Granaten. Ich habe gar nicht mehr an diese dämlichen Knallfrösche gedacht. Als wir 2 Tage später wieder in Genf waren, führte unser erster Weg ins Fundbüro. Die einzige Möglichkeit, Professor Bienleins Schirm wiederzubekommen. Und tatsächlich, unter einem Riesenstapel von Schirmen fand ich ihn. Mein Schirm. Mein liebes kleines Schirmchen. Danke, Strubi. So. Und nun passen Sie mal zu. Nein, nun hören Sie mal auf. Ich schraube den Griff ab, mache Kuckuck Und wer kommt zum Vorschein? Nein. Nein. Meine Pläne. Meine... Weg. Schockschwere Not, aber ich bin doch ganz sicher, dass ich sie... Es ist mir vollkommen egal, ob Sie sicher sind oder nicht. Ich hab die Nase voll. Ich will endlich meine Ruhe. Ich hab doch ganz sicher... Na, Tim, ist das nicht herrlich, wieder zu Hause zu sein? Ja. Nestor, noch ein Whisky? Ach. Nanu? Tja, wo ist denn der Professor geblieben? Na, gleich in sein Zimmer gegangen. Der Verlust der Filme hat ihn hart getroffen. Na, vielleicht ist es besser so. Wer weiß, was aus der Waffe sonst... Hier, Tim, Kapitän. Ja? Die Mikrofilme lagen auf dem Nachttisch. Na? Dabei bin ich doch sonst nie so zerstreut. Heiliger Strohsack. Na, jetzt können Sie ja ruhig schlafen, oder? Und die